Der Tag der Beerdigung, der 12. April, wurde von Bürgermeister McClellan zum Feiertag erklärt. Behörden blieben geschlossen, man erwartete Trauernde in großer Zahl. Kühl und klar brach der Tag an. Kurz nach 10 erschien eine Phalanx berittener Polizisten auf der Grand Street. Die Hufe der Pferde schlugen laut aufs Kopfsteinpflaster. Sie bogen in die Lafayette Street, fegten hin und her und drängten die auf den Bürgersteigen versammelten Massen zurück, um einen Weg entlang der 5 Blocks von der Grand zur Houston Street freizuräumen. Reporter aller großen Zeitungen und auch ein paar Auslandskorrespondenten hatten sich ins Gedränge gemischt. Was dann kam, war beeindruckend, schrieb einer. In jeder Fabrik, jedem Bürogebäude, soweit das Auge in die Lafayette Street reichte, platzten die Fenster, Feuerleitern und Dächer geradezu vor barhäuptigen, hemdsärmeligen Arbeitern. Es war totenstill, bis auf das Rattern der Kutschen, die in Position gingen, und das Schnauben der Pferde der berittenen Polizei. Die Mädchen in der Kartonfabrik, die Zigarrenmacher, die Leute, die im Dutzend billigere Hosen nähten, alle nahmen sie sich die Zeit, diesem Mann die letzte Ehre zu erweisen. Im südlichen Teil der Stadt stand alles still. Von hunderten Gebäuden flatterte die italienische Flagge. Die Polizeikapelle trat vor der Haustür an, die Petrosino zum letzten Mal vor seinem Aufbruch mit der Duca di Genova durchschritten hatte. Die Sonne blitzte auf den goldenen Kragenspiegeln der Sargträger. Kräftige, großgewachsene Verkehrspolizisten, die in ihren blauen Wolluniformen vortrefflich aussahen. Einer nach dem anderen trugen Männer die Blumengebinde heraus, die Adelina erhalten hatte. Kutschen fuhren vor und die Männer luden die Blumen darauf. Nach wenigen Minuten waren 8 Zweisitzer damit vollgepackt. Die Zahl der Trauernden überstieg selbst die kühnsten Erwartungen. Um die 250.000 Menschen drängten sich zu Ehren des Detectives auf den Straßen von New York. Mehr als bei der Beerdigung von Präsident McKinley. Nie zuvor waren in einer amerikanischen Stadt so viele Leute für einen einfachen Polizeibeamten wie Petrosino auf die Straße gegangen. 18 Jahre später sollte die Beerdigung Rudolf Valentinos, des berühmtesten Schauspielers der Welt, in Manhattan 100.000 Trauernde nach draußen locken, wobei die Stadt inzwischen eine ganze Million Einwohner mehr hatte. Viele, die 1909 dabei waren, fühlten sich an die riesigen Trauerzüge für Ulysses S. Grant und General William Tecumseh Sherman erinnert. Ein Kamerateam filmte die Anwesenden für eine Doku, die einige Wochen später in den Filmtheatern lief.